Der Bayerische Rundfunk bringt das Hörspiel Liebelei nach einem Schauspiel von Arthur Schnitzler in der Funkfassung von Helmut von Kuber. In den Hauptrollen Weiring, Musiker, Paul Hörbiger. Christine, seine Tochter, Solveig Thomas. Mitzi Schlager, ihre Freundin, Inge Ecker. Ein Herr, Ernst Deutsch. Frau Binder, Annie Rosar. Fritz, Otto Arnett, Theodor, Friedli Wehr. Neue Freie Presse. Wien, 3. Mai 1896. In Budapest haben heute die Feste zur Feier des 1000-jährigen Bestandes Ungarns mit einer Eröffnung der Millenniumsausstellung durch den Kaiser und König begonnen. Ein Spalier von 2x100.000 Menschen wohnte der Auffahrt der illustren Gäste bei. Als kurz vor 11 Uhr, von Ovationen umrauscht, das Kaiserpaar erschien, donnerten von der Zitadelle die Geschütze zu dem Glockengeläute der Stadt. Vergnügungsetablissement Ronacher mit neuem Programm. Zum ersten Male seit in Wien die sozialdemokratische Maifeier durch einen Massenzug nach dem Prater begangen wird, kam es gestern zu blutigen Zusammenstößen. Sie machten schließlich das Einschreiten von Infanterie und Kavallerie notwendig. Achtung, 957. Für den letzten Brief herzinnigsten Dank. Es muss und wird anders werden. Bleibe dir treu. Lass mich Wohnungswechsel wissen. Wie aus Warschau gemeldet wird, wurden am Samstag zahlreiche russische Studenten, darunter Söhne von höheren Beamten, dort selbst während eines geheimen nihilistischen Meetings verhaftet. Gelegenheit. Kutschierwagen und Damenfeton sowie zwei prächtige, gut eingeführte Equipagenpferde billig zu verkaufen wegen Übersiedlung. Übrigens, zu Pfingsten soll ich auf 8 Tage aufs Gut zu meinen Eltern. Wäre sehr vernünftig, Fritz. Weg von Wien. Ich möchte dich auf ein halbes Jahr hinschicken. Reiten, kutschieren, frische Luft, Sennerinnen. Theodor, Sennhütten gibt's auf Maisfeldern keine. Naja, also du weißt schon, was ich meine. Du brauchst, und bitte, das ist meine Überzeugung, nichts anderes als frische Luft. Ich hab's ja heute gesehen. Da draußen, wo der echte grüne Frühling ist, da bist du wieder ein sehr lieber und angenehmer Mensch gewesen. Danke. Auch neulich, wie wir mit den zwei herzigen Mädeln zusammen waren, bist du sehr nett gewesen. Warst geradezu bei Verstand. Aber jetzt, kaum, dass wir wieder in der Stadt sind, ist es wieder aus und du findest es dringend notwendig, an jenes Weib zu denken. Also ich habe nicht die Absicht, das länger zu dulden. Herrgott, bist du energisch. Und der Kutscher fährt auch so schnell. Kutscher! Herr Baron? Gehen Sie, fahren Sie ein bisschen langsamer, wir haben ja Zeit. Wie die Herren wünschen. Ruhig, Kastor, ruhig. Schau, ich verlange ja nicht von dir, dass du jenes Weib vergisst. Ich möchte nur, mein lieber Fritz, dass dir diese unglückselige Geschichte, in der man ja immer für dich zittern muss, nicht mehr bedeutet als ein gewöhnliches Abenteuer. Dann wirst du drauf kommen, dass sie gar nichts Dämonisches an sich hat, sondern dass sie ein sehr liebes Frauerl ist, mit der man sich sehr gut amüsieren kann, wie mit allen Weibern, die jung und hübsch sind und ein bisschen Temperament haben. Warum sagst du, für mich zittern? Du weißt es. Ich kann dir nicht verhehlen, dass ich eine ewige Angst habe, du gehst eines Tages mit ihr auf und davon. Das meintest du? Es ist nicht die einzige Gefahr. Du hast recht, Theodor. Es gibt auch andere. Man macht eben keine Dummheiten. Es gibt auch andere. Was hast du? Du denkst an etwas ganz Bestimmtes. Nein, an nichts Bestimmtes. Sie hat sich ja schon einmal getäuscht. Wieso? Was, ich verstehe dich nicht. Ach, nichts. Na, was ist denn? Na, red doch vernünftig. Sie ängstigt sich in der letzten Zeit. Sie glaubt, man passt uns auf. Wie? Na, sie hat förmlich Halluzinationen. Sie sieht durch den Ritz des Vorhangs irgendeinen Menschen, der unten an der Straßenecke steht. Und da traut sie sich nicht fort. Da hat sie Weinkrämpfe. Da möchte sie mit mir sterben. Natürlich. Gestern musste ich hinunter nachsehen. Natürlich war niemand da. Ich sag's ja, Halluzinationen. Gewiss. Aber es sollte dich lehren, vorsichtiger zu sein. Ich hätte es ja merken müssen, wenn er einen Verdacht hätte. Gestern nach dem Theater habe ich mit ihnen soupiert, mit ihm und ihr. Es war ja so gemütlich, sag ich dir. Lächerlich. Ich bitte dich, Fritz, sei vernünftig. Tu mir den Gefallen und gib diese ganze verdammte Geschichte auf. Ach, ich hab doch auch Nerven. Ich weiß, du bist nicht der Mensch, dich aus einem Abenteuer ins Freie zu retten. Und darum habe ich dir es ja so bequem gemacht und dir Gelegenheit gegeben, dich in ein anderes hineinzuretten. Du? Na, habe ich dich nicht vor ein paar Wochen zu meinem Rendezvous mit der Mitzi mitgenommen? Und habe ich nicht die Mitzi gebeten, ihre schönste Freundin mitzubringen? Und kannst du es leugnen, dass dir die Christine sehr gut gefällt? Ja, gewiss, die ist lieb. Na, siehst du. So lieb. Und du hast ja gar keine Ahnung, wie ich mich nach so einer Zärtlichkeit ohne Pathos gesehnt habe, bei der ich mich von all den Aufregungen erholen kann. Ganz richtig, erholen. Das ist der tiefere Sinn. Zum Erholen sind sie da. Darum bin ich auch immer gegen die sogenannten interessanten Weiber. Die Weiber haben nicht interessant zu sein, sondern angenehm. Du musst dein Glück suchen, wo der Beginn keine besonderen Schwierigkeiten und das Ende keine Qualen hat. Wo man lächelnd den ersten Kuss empfängt und mit sehr sanfter Rührung scheidet. Vielleicht hast du recht. Na, jetzt kann ich dir es ja sagen. Ich habe mir die Freiheit genommen, die Mitzi und die Christine für heute Abend in deine Wohnung einzuladen. Geh, warum hast du mir nichts gesagt? Jetzt habe ich den Diener weggeschickt. Na, umso gemütlicher. Kutscher! Herr Baron? Wir fahren jetzt doch nicht ins Café Stefanie. Wir fahren zur Esterhazygasse 20. Gewiss, Herr Baron. Castor, Jala, Gemma. Was zwingt uns denn, Fritz, die Weiber um jeden Preis zu Dämonen oder zu Engeln zu machen? Aber die Christine, die ist wirklich ein Schatz. So anhänglich. Manchmal scheint mir fast zu lieb für mich. Okay, du bist ja unverbesserlich. Wenn du die Absicht hast, auch diese Sache wieder ernst zu nehmen. Aber ich denke ja gar nicht daran. Wir sind ja einig. Erholung. Erholung. Es klingelt. Wer mag das sein? Na, die Mädeln werden es sein. Los, mach auf, Fritz. Ja, grüß dich Gott, Mitzi. Sie müssen schon entschuldigen, Herr Fritz, aber der Theodor hat uns einfach eingeladen. Aber das ist ja eine famose Idee gewesen. Wo ist denn die Christine? Die kommt bald nach. Grüß dich, Gott, Dori. Ja, grüß dich, Mitzi. Nur eins hat er vergessen, der Theodor. Nix hat er vergessen, der Theodor. Hast alles mitgebracht, was ich dir aufgeschrieben habe, Mitzi? Freilich. Und ich habe sogar noch extra was dazu gekauft, was du nicht aufgeschrieben hast. Hey, was denn? Eine Mokka-Cremetorte. Ach, du Naschkatz. Komm, gib alles her, wir legen sie auf die Kredenz. Ja, sagen Sie, Frau Mitzi, warum ist denn die Christine nicht gleich mitgekommen? Die Christine? Mhm. Die begleitet ihren Vater zum Theater hin. Was, zum Theater? Na ja, er spielt doch Violin im Josefstädter Theater. Sie kommt später mit der Tramway her. Also schön haben Sie es da, Herr Fritz. Wunderschön. Wohin haben Sie denn die Aussicht? Das Fenster, da geht in die Esterhazygasse und im Zimmer daneben da... Jöi, da ist ja ein Album. Lauter schöne Sachen haben Sie da. Ja, wer ist denn das? Das sind ja Sie, Herr Fritz. Und in Uniform. Sind Sie denn beim Militär? Ja. Dragoner. Sind Sie bei den Gelben oder bei den Schwarzen? Bei den Gelben. Bei den Gelben. Da wird sie ganz träumerisch, die Mitzi. Mitzi, wach auf. Aber jetzt sind Sie Leutnant der Reserve. Allerdings. Sehr gut. Müssen Sie ausschauen mit dem Pelz. Umfassend, dieses Wissen. Du, Mitzi, ich bin nämlich auch bei den Dragonern. Ja, warum sagt einem denn das nicht? Naja, ich will eben um meiner selbst willen geliebt werden. Geh, Tori, du musst dir nächstens, wenn wir zusammen wohin gehen, die Uniform anziehen. Na, im August habe ich sowieso Waffenübung. Gott, bis zum August? Wer wird denn im Mai an den August denken? Richtig, so lang währt die ewige Liebe nicht. Das ist die Christine. Halt, Fräulein Mitzi, da mache ich auf. Fritz. Christine. Guten Abend, Herr Theodor. Abend. Servus, Mitzi. Du, Mitzi, weißt, die Frau Binder hat mich noch aufgehalten. Oje, die falsche Person. Die ist gewiss nicht falsch. Die ist sehr gut zu mir. Du glaubst da auch einer jeden. Also lass mal die Frau Binder. Ja, lass mal die Frau Binder. Wollen wir nicht die Lampe anzünden? Ja, fein. Das wird schon dunkel. Lampe. Aber gar keine Idee. Kerzen werden wir anzünden. Ja. Das macht sie viel hübscher. Recht hast du, Theodor. Drüben in der Kommode sind welche. Komm, Mitzi, komm. Kannst mal helfen. Ja. Na, wie geht dir's denn, mein Schatz? Jetzt geht's mir gut. Na und sonst? Ich habe mich so nach dir gesehnt. Wir haben uns ja erst gestern gesehen. Jo. Im Theater. Gesehen, ja, von Weitem. Du, das war nicht schön, dass du... Wer waren denn die Leute in der Loge? Bekannte. Ist doch ganz gleichgültig, wie die heißen. Und die Dame in dem schwarzen Samtkleid? Kind, ich habe gar kein Gedächtnis für Toiletten. Na. Das heißt, in gewissen Fällen schon. Zum Beispiel an die dunkelgraue Bluse erinnere ich mich noch sehr gut, die du angehabt hast, wie wir uns das erste Mal gesehen haben. Und das Medaillon hier, das kenne ich auch. Wann habe ich's umgehabt? Vor... Ja, damals, wie wir im Garten bei der Linie spazieren gegangen sind. Nicht wahr? Ja. Du denkst doch manchmal an mich. Mhm. Ziemlich häufig, Kind. Nicht so oft wie ich an dich. Ich denk immer an dich, den ganzen Tag. Und froh kann ich doch nur sein, wenn ich dich sehe. Sehen wir uns denn nicht oft genug? Oh, doch. Freilich, im Sommer werden wir uns weniger oft sehen, wenn ich zum Beispiel einmal ein paar Wochen verreise. Wie? Du willst verreisen? Ja, es wäre ja möglich, dass ich einmal Lust hätte, 8 Tage ganz allein zu sein. Und du könntest ja auch einmal Lust haben, mich ein paar Tage nicht zu sehen. Du, das werde ich immer verstehen. Nein, ich kann mir nicht denken, dass je eine Stunde käme, wo ich dich nicht sehen wollte. Solange ich lebe, Fritz. Ich bitte dich, Christine, sowas sag lieber nicht. Die großen Worte, die habe ich nicht gern. Von der Ewigkeit wollen wir nicht reden. Hab keine Angst, Fritz. Ich weiß ja, dass es nicht für immer ist. So, komm, Mitzi, komm. Vorsicht, Dori, das Wachs tropft. Na, macht ja nichts. Achtung, meine Herrschaften, also bitte sich das gefälligst anzusehen. Na, sind die Kerzen nicht viel hübscher als die dumme Lampe? Wirklich, Theodor, du bist der geborene Festarrangeur. Na, und wie wär's übrigens, wenn wir jetzt an das Souper dächten? Ja, komm, Christine. Herr Fritz, wo ist denn ein Tischtuch und Besteck und Teller? Alles in der Kredenz dort. Soll ich helfen? Nein, danke. Wir machen es schon allein. Sie stören uns nur. Setzen Sie sich lieber zum Theodor auf den Diver. Du, Christine, hilf mir mal beim Aufdecken. Ja, komm. Siehst du, Fritz, solche Abende sind meine Schwärmerei. Sind auch nett. Weißt, da fühle ich mich behaglich. Und du nicht? Ich wollte, es wäre mir immer so wohl. Sagen Sie, Herr Fritz, ist Kaffee in der Maschine drin? Ja, ihr könnt auch gleich den Spiritus anzünden. Auf der Maschine dauert sowieso eine Stunde, bis der Kaffee fertig ist. Also für so ein süßes Mädel, da gebe ich 10 dämonische Weiber her. Und das kann man doch nicht vergleichen. Wir hassen nämlich die Frauen, die wir lieben, und lieben nur die Frauen, die uns gleichgültig sind. Was ist denn? Wir möchten auch was hören. Na, nichts für euch, Kinder. Wir philosophieren. Sag einmal, Fritz, hast du irgendetwas zum Trinken da? Im Vorzimmer wird schon was sein. Nein, schau mal nach. Wo ist denn das kleine Besteck, Fritz? In der rechten Schublade hinten. Du, Fritz, willst du mir's nicht sagen? Was denn? Wer die Dame war? Nein, ärger mich nicht. Schau, das haben wir ja ausdrücklich so miteinander ausgemacht. Gefragt wird nichts. Ja. Ja, das ist doch gerade das Schöne. Wenn ich mit dir zusammen bin, versinkt die Welt. Punktum. Ich frag dich ja auch nichts. Mich kannst du alles fragen. Aber ich tu's nicht. Ich will ja gar nichts wissen. So, jetzt schaut's einmal her, was ich alles mitgebracht hab. Kalten Braten, Ölsardinen, Kartoffelsalat und das sind die Cornichons. Gut, gut. Auch an den Käse zum Nachtisch haben Sie gedacht. Natürlich. So, da wäre der Wein. Fürs Lauer Auslese 1889. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wo ist denn der Korkenzieher? Hier, Theater. So. Wo willst du sitzen, Christine? Ja, der Kaffee geht über und wir haben noch nichts gegessen. Na, blass halt die Flamme aus. Was willst du haben, Mitzi? Na, du, das sag ich dir. Die Torte kommt zuletzt. Und iss nicht mit den Fingern. Fritz, na, schenk doch ein. So, Prost. Prost, Mitzi. Prost, Christine. Prost, Theodor, das Leben. So, meine Damen und Herren. Nein, nein, nein, also bloß keine Rede. Na, ich kann ja warten, ne? Ich hab so gern, wenn bei Tisch Reden gehalten werden. Also ich hab einen Cousin, der redet immer in Reimen. Bei was für einem Regiment ist er denn? Geh hör auf. Großartig, rette Christine. Und eigentlich ist er schon ein älterer Herr. Ja, ja, ja, ja, das kommt vor, dass ältere Herren noch in Reimen reden. Aber er trinkt ja gar nichts. Prost, Christine. Prost, Prost. Mitzi. Auf die älteren Herren. Auf die jungen Herren, auch wenn sie gar nichts reden. Zum Beispiel auf den Herrn Fritz. Sie, Herr Fritz, jetzt trinken wir Bruderschaft, wenn Sie wollen. Und die Christine muss auch mit dem Theodor Bruderschaft trinken. Ja, ja, aber nicht mit dem Wein. Das ist doch kein Bruderschaftswein. Nein. Gib mir den Ceres von der Kredenz rüber, Fritz. Da. Ceres de la Frontera 1850. Ja, das ist der richtige. Gib mir die kleinen Gläser her, Mitzi. Ja, ja. Also, Kinder, bevor wir uns so feierlich verbrüdern, wollen wir auf den glücklichen Zufall trinken, der und so weiter und so weiter. Ja, ja, ist schon gut. Also, Mitzi, cool. Also, Fritz, Pussy. Bravo, Christine. Na, Christine, lass dich doch küssen. Muss das sein? Na, unbedingt, sonst geht's nicht. So. So, jetzt stimmt's. Schauerlich heiß wird's in dem Zimmer. Das ist von den vielen Kerzen, die der Theodor angezündet hat. Und von dem Wein. Gefritz, jetzt könntest du eigentlich etwas spielen. Ja, und die Christine könnte was singen. Nein. Ja, kannst du denn singen, Christine? Das hast du mir ja nie gesagt. Wo hast du denn das gelernt? Ja, gelernt habe ich es eigentlich nicht. Der Vater hat mich ein bisschen unterrichtet. Aber ich habe nicht viel Stimme. Ja, also das ist fett. Was wird denn gesungen? Mitzi, wir wünschen uns ja was. Wie wär's denn mit Gold und Silber möchte ich gerne? Nein, nein, nein, nein, ja, nein, nein, nein, nein. Pass auf, sie soll draußen in Sievering singen. Oh, bitte, ja, ja, gut. Nein, ja, wirklich, ich kann gar nicht gut singen. Na, Christine, jetzt zieh dich nicht. Du bist ja hier nicht in der Hofoper. Komm, komm, wir versuchen. Ja, komm, Christine. Draußen in Sievering blüht schon der Flieder. Merkst du's, spürst du's, hast du's gesehen? So eine Frühlingsnacht kommt nicht bald wieder. Heute Was ist denn das? Ja, da hat's ja geklingelt. Theodor, hast du noch jemanden eingeladen? Also ich gar keine Idee. Brauchst ja nicht zu öffnen. Was machst du denn für ein Gesicht, Fritz? Was hast du denn? Ja, tu doch, als ob du nicht zu Hause wärst. Ja. Man hörte das Klavierspiel bis auf den Gang. Man sieht auch von der Straße her, dass hier beleuchtet ist. Du bist eben nicht zu Hause. Nimm's nicht so wichtig. Es macht mich aber nervös. Na, was wird's denn sein? Ein Brief oder ein Telegramm? Du wirst ja schließlich um... Wie spät ist es denn eigentlich? Neun. Neun? Um neun wirst doch keinen Besuch mehr bekommen. Ach was, ich muss doch nachsehen. Aber ihr seid gar nicht fesch. Hör auf, Mitzi. Na, Fritz, wer war's? Ihr müsst so gut sein, mich einen Moment zu entschuldigen. Geht unterdessen bitte ins Nebenzimmer. Komm, Mitzi. Komm, Christina, geht's nur zu. Ich komm gleich nach. Wer ist? Er. Was? Geh hinein. Geh doch hinein. Du, ich bitte dich, mach keine Dummheiten. Es kann eine Falle sein. Geh, geh. Ich kann ihn nicht länger warten lassen. Bitte treten Sie ein. Pardon, dass ich Sie warten ließ. Oh, das tut nichts. Ich bedauere sehr, Sie gestört zu haben. Gewiss nicht. Bitte wollen Sie nicht Platz nehmen? Nein, danke. Ich sehe, dass ich gestört habe. Kleine Unterhaltung, wie? Ein paar Freunde. Maskenscherz wahrscheinlich. Wieso? Nun, Ihre Freunde haben Damenhüte und Mantillen. Es mögen ja Freundinnen auch dabei sein. Das Leben ist zuweilen ganz lustig. Tja, ganz lustig. Darf ich mir wohl die Frage erlauben, was mir die Ehre Ihres Besuches verschafft? Gewiss. Meine Frau hat nämlich ihren Schleier bei Ihnen vergessen. Ihre Frau Gemahlin? Bei mir? Ihren... Der Scherz ist ein bisschen sonderbar. Sie hat ihn vergessen. Sie... Hier sind Ihre Briefe. Ich bitte um die, welche Sie erhalten haben. Ich will nicht, dass man sie später bei Ihnen findet. Man wird sie nicht finden. Was wünschen Sie noch von mir? Was ich noch wünsche? Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. Ich werde morgen bis 12 Uhr zu Hause sein. Das genügt. Sie brauchen mich nicht hinaus zu begleiten. Theodor! Na? Er weiß es. Er hat mir meine Briefe zurückgebracht. Na, ich sag's immer, man soll keine Briefe schreiben. Du musst mir nun einen großen Dienst erweisen. Ich werde die Sache schon in Ordnung bringen. Davon ist hier nicht mehr die Rede. Es wird für alle Fälle gut sein, aber wir können doch die armen Mädel nicht so lange warten lassen. Ach, die können schon warten. Also, was wolltest du sagen? Es wird gut sein, wenn du heute noch Lenski aufsuchst. Gleich, wenn du willst. Und du triffst ihn jetzt nicht. Aber zwischen 11 und 12 kommt er sicher ins Kaffeehaus. Vielleicht kommt ihr dann beide noch zu mir. Okay, mach doch kein solches Gesicht. In 99 Fällen von 100 geht ein Duell gut aus. Es wird dafür gesorgt sein, dass dieses nicht gut ausgeht. Unsinn! Überhaupt das Ganze ist Glückssache. Ebenso gut kannst du ihn... Sie hat es geahnt. Wir beide haben es geahnt. Okay, Fritz. Was sie in diesem Augenblick nur macht, ob er sie... Theodor... Das musst du morgen in Erfahrung bringen, was dort geschehen ist. Na, ich werde es versuchen. Also Kopf hoch. Ich habe die feste Überzeugung, dass alles gut ausgeht. Ich weiß selbst nicht, warum, aber ich habe nun einmal die Überzeugung. Was bist du für ein guter Kerl. Aber was sagen wir nur den Mädeln? Das ist doch ganz gleichgültig. Schick mal's einfach weg. Nein, nein. Wir wollen sogar möglichst lustig sein. Christine darf nichts ahnen. Ich will mich wieder ans Klavier setzen. Ruf du sie herein. Na gut. Schon wieder neugierig? Ich bitte dich, Fritz, sag's mir. Ja, sie lässt dich natürlich nicht in Ruhe. Dass du ihr nichts sagst, du hast es ihm versprochen. Sei doch nicht so fad, Christine. Lass ihnen die Freude. Sie machen sich ja eh nur wichtig. Spiel einen Walzer, ja. Fritz. Ich möchte mit der Mitzi tanzen. Ja. Bitte, Herr Kapellmeister, den Käsewalzer, bitte, ja? Bitte schön. Ich kann nicht mehr. Komm, leg dich auf den Divan hier. Ja, so wie du möchte ich spielen können, Fritz. Spielst du oft? Ich komme nicht viel dazu. Im Haus ist immer was zu tun. Und dann weißt du, wir haben ein so schlechtes Pianino. Ich möchte es wohl mal versuchen. Ich möchte überhaupt dein Zimmer gerne mal sehen. Es ist nicht so schön wie bei dir. Und noch eins möchte ich, dass du mir einmal viel von dir erzählst. Recht viel. Ich weiß eigentlich so wenig von dir. Es ist wenig zu erzählen. Ich habe auch keine Geheimnisse, wie wer andere. Du hast noch keinen lieb gehabt? Und werd auch nie wen anderen lieb haben. Sag das nicht. Sag's nicht. Wenn ich nur wüsste, dass du mich gern hast, da wäre ja alles gut. Weißt du es denn nicht? Komm, Christine, komm, setz dich hierher. Ach, lass mich nur, es ist da ganz gut. Ich leg meinen Kopf einfach aufs Klavier. Bist eine Liebe. Bist so eine Gute. Das ist schön jetzt. Psst, die Mitzi ist eingeschlafen. Die Christine auch. Zwei schlafende Engel. Wo sind denn die Zigarren, Fritz? Hier. Und da der Kaffee? Du trinkst keinen Kaffee mehr, Fritz. Du legst dich möglichst bald zu Bett und schaust, dass du ordentlich schläfst. Na, jetzt stehen die Dinge nun einmal, wie sie stehen. Und es handelt sich nun nicht mehr darum, so großartig oder so tiefsinnig, sondern so vernünftig zu sein als möglich. Darauf kommt es an, in solchen Fällen. Also du kommst noch heute Nacht mit Lenski zu mir, ja? Das ist doch ein Unsinn. Morgen früh ist Zeit genug. Ich bitte dich drum. Also schön. Begleitest du die Mädel nach Haus? Ja, und zwar sofort. Mitzi, erhebe dich. Ja. Ach, du trinkst dein Kaffeetschel. Gib mir auch einen. Na, da trink aus meiner Tasse. Christine? Ja? Christine? Bist müde, gell? Wie lieb du mit mir sprichst. Sehr müde? Der Wein. Ich habe auch ein bisschen Kopfweh. Nur in der Luft, das ist schon vergehen. Gehen wir denn schon? Begleitst du uns? Nein, Kind, ich bleib zu Hause. Ich habe noch einiges zu tun. Ich bin auch wie zerschlagen. Wir sind heute, Theodor und ich, draußen auf dem Land 2 Stunden herumgelaufen. Wann sehen wir uns denn wieder? Ich schreib dir's schon. Dann leb wohl. Morgen sehen wir uns, Christine. Morgen. Ja? In dem Garten dort bei der Linie, wie neulich. Um 6. Ist das recht? Freilich. Wie kannst du fragen? Gute Nacht. Gehst mit Fritz? Nein, der Fritz bleibt daheim. Der hat's gut. Ach, was wir noch für einen Riesenweg haben. Gell, Christine? Ja. Also dann, ich sage euch schönen Dank und gute Nacht. So, Kinder, kommt's jetzt. Servus, Fritz. Servus. Servus. Auf morgen, Christine. Neue Freie Presse. Wien, 4. Mai 1896. Der bekannte französische Schriftsteller und Friedensfreund Félix Lacaze hat in Hamburg unter großem Beifall seine erste Vorlesung über Liebe und Ehre gehalten. Er dankte dem Deutschen Reichstag für den Beschluss gegen den Zweikampf und forderte in leidenschaftlichen Worten die Abschaffung des Duells bei allen Völkern. Beim Dankgottesdienst anlässlich der ungarischen Millenniumsfeierlichkeiten erregte das Galakleid der Kronprinzessin Witwe Stefanie besonderes Aufsehen. Es ist aus taubengrauen Atlas mit Brüsseler Goldstickerei. Perlenschnüre schließen das Leibchen, ein Juwelengürtel umfasst die Taille. In Belgrad kam es gestern Abend zu heftigen Demonstrationen gegen Ungarn, in deren Verlauf eine ungarische Fahne von Studenten verbrannt wurde. Vor der russischen Gesandtschaft brachte die Volksmenge Hochrufe auf den Zaren und Russland aus. Die Vorgänge dürften ein politisches Nachspiel haben. Kunstnachrichten. Auf der 24. Jahresausstellung im Künstlerhaus wurden aus öffentlichem Fonds die Bilder Mütterchens Nachmittagsschläfchen von Theodor Alfons und das Stillleben Wiener Vogelheiselmacher von Laura Rohrwasser angekauft. Dem Komponisten Dr. Johannes Brahms wurde vom Kaiser das Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft verliehen. Achtung, 957. Ist meine entzückende süße Lerche für immer verstummt? Sende doch bald wieder ein heiß ersehntes Wort. Spielpläne vom 5. Mai. K&K Hofburgtheater, der Sonnwendhof. Deutsches Volkstheater, Comtesse Guckerl. Theater an der Wien, Dichter und Bauer. Josefstädter Theater, Flotte Burschen. Rein? Guten Abend, Fräulein Christine. Darf ich eintreten? Frau Binder, guten Abend. Kommen Sie nachher rein. Dankeschön. Wie gemütlich es doch immer in Ihrem Zimmer ist, Fräulein Christine. Sie haben einen Hut auf? Ja, wollen Sie denn gerade weggehen? Ach, ich hab's nicht so eilig. Ja, ich komme nämlich von meinem Mann, wissen Sie, ob Sie mit uns Nachtmalen gehen wollen in Lenagarten, weil heute dort gerade Musik ist. Danke sehr, Frau Binder, heute kann ich wirklich nicht. Aber ein anderes Mal, ja? Also sind mir doch nicht böse. Keine Spur. Sie werden sich schon besser unterhalten können als mit uns. Ist der Vater schon im Theater? Oh nein, jetzt fängt sie erst um 7:30 an. Er muss gleich heimkommen. Ja, richtig, richtig. Das vergieße ich allerweil. Na, da werde ich gleich auf ihn warten, weil ich ihm schon lang bitten möchte wegen Freikarten zu dem neuen Stück. Aber halten Sie sich meinetwegen nicht auf, Fräulein Christine, wenn Sie weg müssen. Meinem Mann wird es freilich sehr leid tun. Und noch wem anderen auch. Wem? Naja, den Cousin von meinem Mann. Wissen Sie, Fräulein Christine, dass der jetzt fest angestellt ist? So? Ja, und mit einem ganz schönen Gehalt. Und so ein honetter junger Mensch ist das, ne? Und eine Verehrung hat er für Sie. Also dem könnte man von Ihnen erzählen, was man will. Der möchte kein Wort glauben. Schon 5:30, jetzt muss ich aber gehen. Adieu, Frau Binder. Adieu. Dass Sie nur zum Rendezvous nicht zu spät kommen, Fräulein Christine. Ja, was heißt denn das? Ja, Sie haben ja recht. Man ist ja nur einmal jung. Nur ein bisschen vorsichtiger sollten es halt sein. Schauen Sie, Wien ist ja eine so große Stadt. Müssen Sie sich Ihre Rendezvous gerade 100 Schritt weit von unserem Haus geben? Das geht wohl niemand was an. Ja, ich hab's ja gar nicht glauben wollen, wie man's meinem Mann erzählt hat. Na geh, habe ich zu ihm gesagt, du wirst dich verschaut haben. Das Fräulein Christine, die ist doch keine Person, die mit eleganten jungen Herren am Abend spazieren geht. Na und wenn schon, dann wird's doch so gescheit sein und nicht gerade in unserer Gassen. Na, sagt er, kannst das ja selber fragen. Und, sagt er, ein Wunder ist ja nicht. Zu uns kommt's gar nimmer mehr. Aber dafür lauft sie immer mit dieser Schlagermütze herum. Ja, ist denn das eine Gesellschaft für ein anständiges junges Mädel? Naja, und so weiter. Sie wissen ja, wie die Männer halt so daherreden, nicht? Na, Fräulein Christine, vielleicht kommen Sie doch mit uns zu der Musik. Ach nein, Frau Binder. Das ist der Vater! So, da bin ich wieder. Ah, die Frau Binder. Na, wie geht's Ihnen denn, hä? Und dem Herrn Gemahl und der Linerl? Ja, dankeschön, Herr Wehring, dankeschön, ganz gut. Ja, das ist recht. Was, du bist noch zu Hause, Christine, bei dem schönen Wetter? Gerade habe ich fortgehen wollen. Ah, das ist gescheit. Eine Luft, die seid draußen. Was, Frau Binder? Mhm. Also, ich bin durch den Garten bei der Linie da gegangen. Da blüht der Flieder. Es ist eine Pracht. Schau, Christine. Ich hab dir einen Zweig mitgebracht. Dank dir, Vater. Seien Sie nur froh, Herr Wehring, dass Sie den Wächter nicht erwischt hat. Gehen Sie einmal hin, Frau Binder. Es riecht noch genauso gut dort, als wenn ich das Zweigerl nicht abgepflückt hätte. Na ja, wenn sich das aber alle denken würden. Ja, das wäre freilich gefehlt. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Also wenn du ein paar Minuten noch warten möchtest, so könntest du mich zum Theater hinbegleiten. Ich habe der Mizi versprochen, dass ich sie abhole. Ah, das ist auch gescheiter. Jugend gehört zur Jugend. Also, adieu, Christine. Adieu. Adieu, Frau Binder. Adieu, Frau Christine. Das ist ja jetzt eine sehr intime Freundschaft mit der Frau Mizi. Ja. Ja, ich bin wirklich froh, dass die Tine eine Ansprache hat und nicht in einem Fort zu Hause sitzt. Schauen Sie, was hat das arme Mädel eigentlich von ihrem Leben? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, Frau Binder, wie weh mir es manchmal tut, wenn ich so nach Haus komme von der Probe und sie sitzt da und näht oder schreibt Noten für mich. Naja, die Millionäre haben es freilich besser als unser eins. Aber was ist denn eigentlich mit Ihren Singen? Oh ja, fürs Zimmer reicht die Stimme von der Christine wohl aus, aber nicht fürs Theater. Das ist aber schade. Oh, ich bin froh, dass es selber einsieht. Wissen Sie, ich bin ja nur schnell raufgekommen, um die Christine einzuladen. Einzuladen? Wieso? Naja, zu der Musik in Lenagarten. Wissen Sie, ich habe mir gedacht, dass Sie das ein wenig aufheitern wird. Naja, das könnte wahrhaftig nicht schaden. Und warum geht sie denn nicht mit Ihnen? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil der Cousin mit ist. Schon möglich. Ja, den kann sie nämlich nicht ausstehen. Das hat sie mir selber erzählt. Ja, aber warum denn nicht? Der Franz ist ein sehr anständiger Mensch. Und jetzt ist er sogar fix angestellt. Das ist doch heutzutage ein Glück für ein... Armes Mädel, was? Naja, also für ein jedes Mädel ist das ein Glück, Herr Wehring. Es ist doch das Gescheiteste, nicht? Auf einen Grafen kann man nicht warten. Und wenn einmal einer kommt, so empfiehlt er sich gewöhnlich, ohne dass er einen geheiratet hat. Ja, ob sich's wohl lohnt, auf seine jungen Jahre so einfach zu verzichten. Und was hat so ein armes Geschöpf dann schließlich von der ganzen Bravheit, wenn nach jahrelangem Warten endlich ein Strumpfwirker kommt? Herr Wehring? Wenn mein Mann auch nur ein Strumpfwirker ist. Er ist ein honetter und braver Mann, über den ich mich nie zu beklagen gehabt aber habe. Aber Frau Binder, geht denn das auf Sie? Sie haben doch etwas gehabt von Ihrer Jugend, ne? Sie müssen doch zugeben, die Erinnerungen sind das Beste von Ihrem Leben. Ne? Ich habe gar keine Erinnerungen. No. Naja, und was bleibt denn übrig, wenn eine schon solche Erinnerungen hat, wie Sie meinen? Die Reue. Oh, und wenn das ganze Leben nur so vorbeigegangen ist, ein Tag wie der andere, ohne Glück und ohne Liebe, wo ist dann vielleicht besser? Aber Herr Wehring, denken Sie doch nur an das alte Fräulein, an Ihre Schwester. Gott schenke ihr die ewige Ruhe. Aber es tut Ihnen sicher noch weh, wenn man von ihr redet, nicht wahr? Ja, es tut mir noch weh. Naja, und doch muss das wieder so eine Art von Trost sein, wenn man weiß, dass man immer der Wohltäter von so einem armen Geschöpf gewesen ist. Ja, das habe ich mir früher auch eingebildet, wie sie noch ein schönes, junges Mädchen war und bin mir selber Gott weiß, wie gescheit und edel vorgekommen. Aber dann später, wissen Sie, wie so langsam die grauen Haare gekommen sind und die Runzeln, und es ist ein Tag um den anderen hingegangen, und das junge Mädel ist so allmählich das alte Fräulein geworden. Ja, da habe ich es erst zu spüren angefangen, was ich eigentlich getan habe. Ja, aber Herr Wehring. Ja, ich sehe sie noch vor mir, wie sie mir oft am Abend gegenüber gesessen ist bei der Lampe und hat mich so angeschaut mit ihrem stillen, gottergebenen Lächeln. Ich hätte mich am liebsten vor ihr auf die Knie hingeworfen. Sie um Verzeihung bitten, dass ich Sie so gut behütet habe vor allen Gefahren und vor allem Glück. Und es wäre doch manche froh, wenn sie so einen Bruder an der Seite gehabt hätte und nichts zu bereuen. Ich bitte einzutreten. Guten Abend. Ade, Fräulein Mitzi, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Herr Weyring. Guten Abend. Ach, Frau Binder. Mhm. Ihr Mann ist unten, Frau Binder, und wartet auf Sie. Ja. Ist die Christine nicht zu Hause, Herr Weyring? Ja, haben Sie sie nicht getroffen? Sie hat doch mit Ihnen ein Rendezvous gehabt. Nein. Wir haben uns jedenfalls verfehlt. Je, Fräulein Mitzi, Sie haben aber ein reizendes Hütterlauf. Nein, was? Aber keine Spur vom vorigen Frühjahr. Nur aufgeputzt ist er neu. Natürlich. Ich vergesse ja immer, dass Sie einmal in einem Modistengeschäft waren. Ja, jetzt ist aber für mich die höchste Zeit. Ja, ich gehe gleich mit Ihnen hinunter, Herr Weyring. Ja? Adieu, Fräulein Mitzi. Adieu. Ich warte auf die Christine. Ja. Christine. Ja, Vater, gehst du? Na ja, ich muss ja zur Probe, Kinder, das ist die höchste Zeit. Ne? Wiedersehen. Mitzi, hab ich ein Kopfweh. Weißt du woher? Von dem süßen Wein gestern. Aber lustig ist gewesen, was? Sind sehr fesche Leute beide. Kann man nicht anders sagen, wie? Und schön eingerichtet ist der Fritz. Wirklich prachtvoll. Beim Dori. Du hast so starke Kopfschmerzen? Warum redst du denn gar nichts? Was hast denn? Denk dir, er ist nicht gekommen. Er hat dich aufsitzen lassen? Das geschieht dir recht. Verwöhnen tust du ihn. Zu gut bist du zu ihm. Da muss ein Mann ja arrogant werden. Aber du weißt ja nicht, was du redst. Ich weiß ganz gut, was ich red. Schon die ganze Zeit ärgere ich mich über dich. Er kommt zu spät zum Rendezvous, er begleitet dich nicht nach Haus, er setzt sich zu fremden Leuten in die Loge hinein und das alles lässt dir ruhig gefallen und schaust ihn noch dazu mit ganz verliebten Augen an. Geh, sprich doch nicht so. Du hast ja den Theodor auch gern. Gern? Freilich habe ich ihn gern. Aber das erlebt der Dori nicht und das erlebt überhaupt kein Mann mehr, dass ich mich um ihn kränken tät. Das sind sie alle zusammen nicht wert, die Männer. Noch nie habe ich dich so reden gehört, Mitzi. Noch nie. Ja, Tinnerl, früher haben wir doch überhaupt nicht so miteinander geredet. Was glaubst du, was ich für einen Respekt vor dir gehabt habe? Aber siehst, das habe ich mir immer gedacht. Wenn's einmal über dich kommt, wird's dich ordentlich haben. Das erste Mal beutelt's einen schon zusammen. Aber dafür kannst du auch froh sein, dass du bei deiner ersten Liebe gleich eine so gute Freundin zum Beistand hast. Wenn ich nicht da wäre und dir sagte, Kind, die Männer sind alle gleich und nicht eine böse Stunde wert, so setzen dir weiß Gott was für Sachen in den Kopf. Die Männer. Was gehen mich denn die Männer an? Ich frage ja nicht nach den anderen. In meinem ganzen Leben werde ich nach keinem anderen fragen. Nie, niemals mehr. Ja, was glaubst denn du eigentlich? Freilich, ist schon alles vorgekommen. Aber da hättest du die Geschichte ganz anders anfangen müssen. Schweig. Ich kann solche Worte heute nicht vertragen. Sie tun mir weh. Okay. Sei nicht bös. Lass mich lieber allein. Warum soll ich denn bös sein? Ich hab dich nicht kränken wollen, Christine, wirklich. Ich geh schon. Guten Abend. Ach, der Herr Fritz. Da bin ich ja überflüssig. Frick! Christine! Seid so recht nett zu Christine, sie braucht's heute. Fritz, oh, dass du nur da bist. Käse, beruhig dich doch. Hast lange auf mich gewartet? Warum bist du denn nicht gekommen? Ich bin aufgehalten worden. Erst wollte ich gar nicht mehr kommen, aber plötzlich hat mich eine solche Sehnsucht gepackt. Eine solche Sehnsucht. Ist wahr? Und dann habe ich auch plötzlich eine so unbeschreibliche Lust bekommen, zu sehen, wo du eigentlich wohnst. Ja, im Ernst? Das habe ich einmal anschauen müssen. Und es hat mich niemand gesehen. Und dass dein Vater im Theater ist, das habe ich auch gewusst. Was liegt mir an den Leuten? Das also ist dein Zimmer. Sehr hübsch. Und hier das Fenster, an dem du immer arbeitest, ja? Die schöne Aussicht. über wie viele Dächer man da sieht. Du hast es eigentlich schöner als ich. Ja. Ja, ja? Bin ich wirklich zum ersten Mal da? Es kommt mir alles so bekannt vor. Genau so habe ich mir es vorgestellt. Die Blumentapete, die Mullgardine und hier das Pianino. Und die vielen, vielen Bilder. Wer ist denn der Herr dort auf dem Bild? Das ist doch der Schubert. Ach ja, richtig. Weil ihn der Vater so gern hat. Der Vater hat früher auch einmal Lieder komponiert. Sehr schöne. So gemütlich ist es da bei dir. Gefällt's dir wirklich? Sehr. Von jetzt an werde ich... Was denn? Was wolltest du denn sagen? Nichts, nichts. Was? Dass ich dich von jetzt an öfters besuchen möchte, habe ich sagen wollen. Und reut's dich? Natürlich, morgen denkst du ja nicht mehr an mich. Wie kannst du das nur einbilden? Du selbst bist schuld daran, weil du immer Geheimnisse vor mir hast. Weil du mir gar nichts von dir erzählst. Was tust du denn so den ganzen Tag? Aber Schatzel, ich gehe in Vorlesungen zuweilen. Und dann gehe ich ins Kaffeehaus, dann lese ich. Manchmal spiele ich auch Klavier. Dann plaudere ich mit dem und jenem, dann mache ich Besuche. Okay, es ist ja so langweilig, davon zu reden. Ja. Jetzt muss ich übrigens gehen, Kind. Jetzt schon? Dein Vater wird ja bald zurück sein. Noch lange nicht. Bleib noch. Eine Minute noch. Ich hab... Der Theodor erwartet mich. Ich hab mit ihm noch was zu sprechen. Heute noch? Wirst ihn morgen auch sehen? Morgen bin ich vielleicht gar nicht in Wien. Nicht in Wien? Ja, was... Und es kommt doch vor. Ich fahre über den Tag weg oder auch über zwei. Ja, wohin denn? Wohin? Irgendwohin. Oh Gott, so mach doch kein solches Gesicht. Aufs Gut fahre ich halt zu meinen Eltern. Auch von denen erzählst du mir nie. Schau, mich interessiert doch alles, was dich angeht. Alles. Ich möchte mehr von dir haben als die eine Stunde am Abend, die wir manchmal beisammen sind. Dann bist du wieder fort und ich weiß gar nichts. Da geht dann die ganze Nacht vorbei und ein ganzer Tag mit den vielen Stunden und nichts weiß ich. Darüber bin ich oft so unglücklich. Wie verschwunden bist du da für mich. So weit weg. Und das ganze Leben hat dann keinen Sinn mehr. Aber... Na schau, es ist ja wahr. Komm. Komm daher zu mir. Du weißt ja doch nur eins, wie ich. Dass wir uns in diesem Augenblick lieb haben. Lieben. Das ist das Einzige, was wir verstehen können. Das Einzige, was uns gehört. Oh, meine Christine, wie schön ist es bei dir. Wie schön. So weltfern. So geborgen. Wenn du immer so sprichst, da könnte ich fast glauben, dass du mich lieb hast. Ich hab dich lieb. Aber jetzt muss ich fort. Reut's dich schon wieder, dass du mir's gesagt hast? Du bist ja frei. Du hast mir nichts versprochen. Und ich hab nichts von dir verlangt. Was dann aus mir wird... Ich bin doch einmal glücklich gewesen. Mehr will ich ja vom Leben nicht. Ich möchte nur, dass du das weißt. Und mir glaubst, dass ich keinen lieb gehabt habe vor dir. Und dass ich keinen lieb haben werde, wenn du mich einmal nicht mehr willst. Sag's nicht. Sag's nicht. Es klingt zu schön. Das wird der Theodor sein. Der weiß, dass du bei mir bist? Guten Abend. Guten Abend, Christine. So unverschämt, so einzubrechen, was? Guten Abend. Haben Sie denn so wichtige Dinge mit ihm zu besprechen? Ja, gewiss. Und ich habe ihn schon überall gesucht. Also, du fährst morgen mit mir? Ja, ja, gewiss. Das ist gescheit. Ich bin aber so gerannt, dass ich um Erlaubnis bitten muss, mich auf 10 Sekunden niederzusetzen. Bitte sehr. Ich hol dabei die Lampe, es ist schon so dunkel. Gibt's was Neues? Nein. Ich hol dich nur da herunter, weil du leichtsinnig bist. Wozu diese überflüssigen Aufregungen? Schlafen sollst dich legen, Ruhe brauchst du. Oh, jetzt ist's heller. Sag, Theodor, findest du das Zimmer nicht wunderlieb? Ja, sehr, sehr nett, wirklich sehr wohnlich. Bisschen hoch oben für meinen Geschmack. Ja, aber jetzt, Christine, entführe ich ihn, Fritz. Wir müssen morgen früh aufstehen, ja? Du fährst wirklich weg, Fritz? Na, aber er kommt doch wieder. Wirst du mir schreiben? Muss man denn da gleich schreiben? Wird sie gar nicht für so sentimental gehalten, pardon, dir will ich sagen, wir sind ja per Du. Also, jetzt gebt euch den Abschiedskuss und ich schau weg. Ich bin nicht da. Christine. Fritz. Also, adieu. Na, Fritz, was willst denn noch? Schaust dir im Zimmer herum, als hättest du was verloren. Da kann man sich kaum trennen. Also, komm jetzt, Fritz. Adieu, Christine. Leb wohl. Leb wohl. Leb wohl. Neue Freie Presse. Wien, 6. Mai 1896. In der Millenniumsausstellung ist, wie bekannt, eine Wiener militäraeronautische Abteilung stationiert, die unter anderem den 1000 Kubikmeter Captivballon Hungaria zur Ausstellung gebracht hat. Als der Kaiser, begleitet von der Suite, die neu erbaute Kriegsbrücke betrat, bot sich ihm ein unerwartetes Schauspiel dar. Der Ballon, unter dem Kommando des Oberleutnants Graf Esterhazy, erhob sich majestätisch vor dem Kaiser in die Lüfte. Beifällig nickte der Monarch den stramm salutierenden Luftschiffern zu. Kinematograph der Herren Auguste und Louis Lumière aus Lyon. Täglich von 10 Uhr früh bis 8 Uhr abends. Programm von heute: Fällen eines Baumes, Felsen im Meer, Zwerg und Riese, Schiffslandung. Kaiser Wilhelm II. Drückte dem Schah Musafer telegrafisch sein Beileid zu der vorgestern gemeldeten Ermordung des Schahs Nasr Eddin und die besten Wünsche für die neue Regierung aus. Der Börsenhandel befand sich heute in einem wenig freundlichen Zustand. Die Nachrichten von den Schwierigkeiten auf dem italienischen Kriegsschauplatz in Abessinien führten zu einem starken Abbröckeln der Kurse. Achtung, 957. Warum bist du nicht gekommen? Lass dich nicht durch Tratsch beirren. Ahnst du etwas? Wie muss dein Herz pochen? Brief bitte unter vollen Namen an neue Adresse. Seit vorgestern sind sie fort. Du hast auch keinen Brief mit sie? Nichts? Was sollen wir uns denn schreiben? Deswegen muss man ja nicht gleich solche Geschichten machen, wie du nur aussiehst. Bist ja ganz verweint. Ich verstehe dich gar nicht. Dein Vater muss dir ja was anmerken, wenn er nach Haus kommt. Mein Vater weiß alles. Was? Ich hab's ihm gesagt. Das ist wieder mal sehr gescheit gewesen. Weiß er am Ende auch, wer es ist? Ja. Und hat er sehr geschimpft? Nein. Er ist ganz still weggegangen, wie gewöhnlich. Und doch war's dumm, dass du das erzählt hast. Wirst schon sehen. Weißt du, was ich glaub? Was denn? Dass die ganze Geschichte mit der Reise ein Schwindel ist. Vielleicht sind sie gar nicht fort. Doch. Gestern Abend bin ich an seinem Haus vorbei. Die Jalousien sind heruntergelassen. Er ist nicht da. Ja, weg werden's schon sein. Aber zurückkommen werden's halt nicht. Zu uns wenigstens nicht. Und du sagst es so ruhig? Da könnte ich nicht mehr weiterleben. Na, ist doch möglich. Ob heute oder morgen oder in einem halben Jahr, das kommt doch schon auf eins heraus. Du weißt nicht, was du sprichst. Du kennst den Fritz nicht. Er ist nicht so, wie du dir denkst. Vorgestern habe ich's ja gesehen, wie er hier bei mir war. Er stellt sich nur manchmal gleichgültig, aber er hat mich lieb. Er ist nicht so wie die anderen Männer. Na, ich kenne den Fritz nicht so genau. Er kommt zurück. Na? Der Theodor kommt auch zurück, bestimmt. Sie müssen zurückkommen. Mitzi, tu mir was zu lieb. Sei doch nicht gar so aufgeregt. Also, was willst denn? Geh du zum Theodor und frag bei ihm im Haus, ob er schon da ist. Und wenn er nicht da ist, wird man vielleicht wissen, wann er kommt. Ich werde doch einem Mann nicht nachlaufen. Er braucht's ja gar nicht zu erfahren. Vielleicht triffst du ihn zufällig. Es ist jetzt 11:30, jetzt geht er gerade zum Speisen. Warum gehst denn du nicht dich im Haus vom Fritz erkundigen? Ich trau mich nicht. Er kann das nicht leiden. Tu's mir zu lieb, Mitzi. Geh hin. Es ist ja doch nichts dabei. Na, wenn da so viel dran liegt, dann geh ich halt hin. Aber nützen wird's nicht viel. Sie sind sicher noch nicht da. Du kommst gleich zurück, ja? Naja, soll die Mutter halt mit dem Essen ein bisschen warten. Ich danke dir, Mitzi. Du bist so gut. Freilich bin ich gut. Also, bin gleich wieder da. Dankeschön, Mitzi. Dankeschön. Schwesterlein, Schwesterlein, wann gehen wir nach Haus? Früh, wenn die Hähne krähen, wollen wir nach Hause gehen. Brüderlein, Brüderlein, dann gehen wir nach Haus. Schwesterlein, was bist du so blass? Das macht dir Morgenschein auf meinem Wengelein. Brüderlein, Brüderlein, die von Ja, was willst du denn, Linerl? Ich bin sehr pressiert. Gerade wollte ich zu Ihnen herauf. Die Mutter schickt mich, ob ich die Karten fürs Theater holen darf. Ah ja, mein Gott, jetzt hätte ich die Frau Binder fast vergessen. Geh, Linerl, sag der Frau Mutter, gell, dass ich ihr die Karten morgen vorbeibringe, wenn ich zur Probe gehe. Hm? Und die Mutter lassen Frau Christine sagen, dass im Lehnergarten vorgestern sehr schön war. So, na ja, na. Ja, schon recht. Ich werde es ausrichten. Für die gut, Linerl. Adieu, Herr Weiring. Ja, sie weiß wohl noch nichts. Sie weiß noch nichts. Oh Gott, das arme Mädel. Wenn ich nur wüsste, was ich hier sag. Ja, na, ich werde heute sagen, dass sie nicht gleich verzweifeln darf, dass sie ja doch noch so jung ist, dass das ganze Leben noch vor ihr liegt. Naja, das werde ich ihr heute sagen. Und dass wir immer, immer zusammenbleiben, die Christine und ich. Und dass wir, wenn die Ferien da sind, aufs Land hinausgehen, ins Grüne. Na, Christine? Du bist Vater. Ja. Also, Also was meinst du, Christine? Hm? Wir werden es halt vergessen, was? Wir? Naja, ich und du. Vater, hast du mich denn heute früh nicht verstanden? Ja, aber was willst denn, Christine? Schau, ich muss dir doch sagen, was ich drüber denke, nicht wahr? Hm? Komm her, Kinder, komm. Und hör mich jetzt ganz ruhig an. Schau, ich hab dir doch auch ruhig zugehört, wie du mir's erzählt hast. Du kannst ja dann immer noch tun, was du willst, ne? Hast du noch nie gedacht, dass das Ganze ein Irrtum sein könnte? Nein. Nein, das ist kein Irrtum, Vater. Nie und nimmer. Warum sagst du mir das, Vater? Ich weiß ja, was ich getan habe, und ich verlange auch nichts. Von dir nicht und von keinem Menschen auf der Welt, wenn es ein Irrtum gewesen ist. Ich habe dir ja gesagt, jag mich davon, aber... Aber wie kannst du denn so reden, Christine? Schau, wenn es auch ein Irrtum war, ist denn da gleich eine Ursache zum Verzweifeltsein für so ein junges Geschöpf? Ist doch unsinnig, gleich alles aufzugeben, weil man sein erstes Glück hingeben muss. Oder irgendetwas, was man dafür gehalten hat. Warum muss ich es denn hingeben? Na, war's denn ein Glück? Glaubst wirklich, Christine, dass du es deinem Vater erst heute hast sagen müssen? Ich hab's doch längst gewusst. Nein, Christine, nie war es ein Glück für dich. Wie kannst du? Was weißt du, Vater? Was hast du erfahren? Nix, gar nix. Aber hast du mir nicht selbst erzählt, was er ist? Schau, so ein junger Mensch, was weiß denn der? Hat denn der eine Ahnung von dem, was ihm so in den Schoß fällt? Kennt denn der den Unterschied von echt und unecht? Du hast ihn. Du warst bei ihm. Was wollt ihr denn? Nein, nein, nein. Er ist doch weggefahren, nicht? Aber ich hab doch meinen Verstand. Schau, Kinderl, vergiss halt drauf. Hm? Deine Zukunft liegt ja ganz woanders. Du kannst ja, du wirst noch glücklich werden. Du wirst auch einmal einen Mann finden, der weiß, was er an dir hat. Ich gehe. Aber wohin willst du denn? Zu ihm. Aber was? Zu ihm. Aber Frau Christine, was wollt ihr denn ein? Vater, du verschweigst mir irgendwas. Lass mich hin. Also komm doch zur Besinnung, Kinder. Er ist doch gar nicht da. Er ist ja vielleicht auf sehr lange fortgereist. Morgen oder heute Abend schon gehe ich mit dir hin. So kannst du nicht auf die Straßen gehen. Weißt du denn, wie du ausschaust? Du willst mit mir hingehen? Ja, das verspreche ich dir. Schau, nur jetzt bleib schön da. Komm, setz dich wieder zu mir und besinn dich. Hältst du es denn bei deinem Vater gar nicht mehr aus? Vater, was weißt du? Na, was soll ich denn wissen? Ich weiß, dass ich dich lieb hab, Christine. Und dass du mein einziges Kind bist. Dass du bei mir bleiben sollst. Dass du immer hättest bei mir bleiben sollen, dass ich... Genug, lass mich. Jesus, der Herr Theodor. Warum sind Sie denn ganz in Schwarz? Entschuldigen Sie, habe ich Sie erschreckt? Wo ist Fritz? Wo ist er? So sprechen Sie doch. Also, meine liebe Christine. Tiere. Ist... Ja. ist tot. Sie wissen alles. Mein Kind. Ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Vater, Theodor, wie ist das gekommen? Ein unglückseliger Zufall. Was? Was? Er ist im Duell gefallen. Christine. Mein Herr, bitte gehen Sie. Lassen Sie uns jetzt allein. Nein, bleiben Sie. Alles muss ich wissen. Meinen Sie, Sie dürfen mir jetzt noch etwas verschweigen? Was wollen Sie weiter wissen? Warum hat er sich duelliert? Ich kenne den Grund nicht. Mit wem? Mit wem? Wer ihn umgebracht hat, das werden Sie ja doch wohl wissen. Nun? Nun? Ich werde doch wohl erfahren dürfen, wer ihn umgebracht hat und wofür. Es war ein nichtiger Grund. Sie sagen nicht die Wahrheit. Wegen einer Frau. Ja. Für eine Frau. Für diese Frau, die er geliebt hat. Und ich? Was bin denn ich? Was bin denn ich ihm gewesen? Haben Sie denn gar nichts für mich? Einen Brief? Einen Zettel? Und an dem Abend, da hat er es schon gewusst. Nicht wahr? Und er ist von hier weggegangen, um sich für eine andere umbringen zu lassen. Nein, nein, es ist nicht möglich. Hat er denn nicht gewusst, was er für mich ist? Hat er? Er hat es gewusst, Fräulein Christine. Am letzten Morgen, wie wir hinausgefahren sind, hat er auch von Ihnen gesprochen. Auch von mir hat er gesprochen? Auch von mir? Und von was denn noch? Von wie vielen anderen Leuten, die im Grad so viel gewesen sind wie ich? Auch von mir? Oh Gott. Er hat sie gewiss sehr lieb gehabt. Lieb? Er? Ich bin ihm nichts gewesen als ein Zeitvertreib. Und ich habe ihn angebetet. Hat er denn das nicht gewusst? Dass ich ihm alles gegeben habe, was ich ihm habe geben können, dass ich für ihn gestorben wäre? Vater, was? Verstehst du das? Verstehen. Theodor, führen Sie mich hin. Ich will ihn sehen. Noch einmal will ich ihn sehen. Das geht nicht. Nein. Warum denn nein? Das können Sie mir doch nicht verweigern. Sehen werde ich ihn noch einmal dürfen. Es ist zu spät. Heute früh hat man ihn begraben. Begraben? Und ich hab's nicht gewusst. Erschossen haben sie ihn. Und in die Erde haben sie ihn gelegt. Und ich hab's nicht gewusst. 2 Tage lang ist er tot. Und sie sind nicht gekommen und haben mir es gesagt. Ich habe in diesen 2 Tagen, Sie können ja nicht ahnen, was ich in diesen 2 Tagen... Bedenken Sie, dass ich auch die Verpflichtung hatte, seine Eltern zu benachrichtigen. Ich musste an sehr viel denken und dazu diese ganzen Aufregungen und meine Gemütsstimmung. Ihre! Auch hat das Begräbnis in aller Stille stattgefunden. Nur die allernächsten Verwandten und Freunde. Nur die allernächsten. Und ich? Was bin denn ich? Weniger als alle anderen? Mein Kind, komm zu mir, mein Kind. Mein Herr, bitte gehen Sie. Gehen Sie, mein Herr, lassen Sie uns jetzt allein. Herr Weinring, ich bin sehr... Ich hab das nicht geahnt, Herr Weyring. Was nicht geahnt? Dass ich ihn geliebt hab? Lass mich, Vater, lass mich. Herr Theodor, führen Sie mich zu seinem Grab. Christine, später, morgen, bis Sie ruhiger geworden sind. Und in einem Monat getröstet, wie? Und in einem halben Jahr kann ich wieder lachen, was? Und dann kommt der nächste Liebhaber und so weiter und so weiter. Christine. Lass mich. Ich finde den Weg auch allein. Um Jesus Willen. Christine, bleib. Mein Herr, bitte laufen Sie ihr nach. Halten Sie sie fest. Ich vermag's nicht mehr. Ich kann nicht. Ich geh schon. Christine. Sie kommt nicht wieder. Neue Freie Presse. Wien, 8. Mai 1896. Heute um 10.30 Uhr traf Fürst Ferdinand von Bulgarien, in einem Spezialzug aus Istanbul kommend, in Wien ein. Der Fürst war heiterster Laune, da ihm der Sultan gleichzeitig mit der Verleihung der Marschallwürde das Tragen der Lancier-Garde-Uniform gestattete. Das erste Sonntagskonzert auf dem Kahlenberg findet auch bei ungünstiger Witterung statt. Es spielen zwei Militärkapellen. Ab 7 Uhr elektrische Beleuchtung. Gestern Nachmittag zogen bosnische Soldaten oberhalb der Weißgerberlände die Leiche eines jungen Mädchens aus dem Donaustrome. Sie brachten die den Fluten zum Opfer gefallene zur nächsten Station der Wiener Freiwilligen Rettungsgesellschaft. Die dort sogleich angestellten Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Man nimmt an, dass Liebesgram das junge Mädchen in den Tod getrieben hat. Der Bayerische Rundfunk brachte das Hörspiel Liebelei nach einem Schauspiel von Arthur Schnitzler in der Funkfassung von Helmut von Kuber. Die Personen und ihre Darsteller waren Weiring, Musiker, Paul Hörbiger, Christine, seine Tochter, Solveig Thomas, Mitzi Schlager, Inge Ecker, ein Herr, Ernst Deutsch, Frau Binder, Annie Rosar, Linal, ihre Tochter, Heidi Fuchs, Fritz, Otto Arnett, Theodor, Friedli Wehr. Musikalische Zusammenstellung, Rolf Wilhelm. Regie, Heinz Günther Stamm.